finden. Also belohn mich. Nicht weit von hier wohne ich. Ich versprech dir, es lohnt sich. Du tanzt schon seit Stunden. Ich kämpf schon seit Stunden, bitte.